1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit ganz kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute wieder. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Anna. Und Anna ist 21. Guten Morgen, Anna. Morgen, Domian. Ja, hallo Anna. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, mach nichts. Also es geht eigentlich um ja das aktuellste Thema im Moment, um Afghanistan. Mhm. Mein Freund ist gerade drüben seit ja heute genau einem Monat. Ist er wohl auf? Ich hoffe es. Ich habe heute noch nichts gehört. Ja. Weißt du denn genau, wo er stationiert ist? Ja, das weiß ich. Heute ist ja wieder etwas sehr Schlimmes passiert. Es sind 4 Soldaten ums Leben gekommen. Mhm. Ist das da in der Gegend, wo dein Freund auch ist? Ich muss sagen, so genau konnte ich das nicht mitverfolgen, da ich gearbeitet habe. Aber ich glaube, also ich würde nicht sagen, es war ja eher in Nähe Kunduz und er ist halt in Masar-i-Sharif stationiert. Ja, ja. Also. Wie sieht denn überhaupt so der Kontakt aus? Wie oft kannst du mit ihm in Kontakt treten? Das ist sehr schlecht, sehr schlecht. Das letzte Mal habe ich vor 2 Tagen was gehört. Davor habe ich 3 Wochen lang nichts gehört. Wie hört man denn dann was? Über SMS oder Mail oder wie? Also ich persönlich habe per SMS mit ihm Kontakt. Eine Bekannte von mir weiß ich, dass sie wohl auch Internet haben, aber das ist wohl sehr schlecht, da irgendwie Mails zu schreiben. Aber SMS-Kontakt heißt ja, dass da Handyempfang ist, wo er ist. Handyempfang haben die, ja. Ja. Und dann könnte man doch eigentlich öfter, dann könnte er doch öfter mal schnell ein Signal schicken, hier, alles okay. Und das ist ja gerade das Problem. Also es hieß vorher schon, dass die Verbindungen nicht so gut sind. Ich meine, muss man sich ja vorstellen, Afghanistan hat wahrscheinlich nicht das beste Mobilfunknetz. Natürlich, ja. Und dann sind wir uns im Moment auch nicht so sicher, wie das ist nach den Anschlägen mit Nachrichtensperre. Sieht wohl so aus, also auch durch meinen Bruder, der ist auch bei der Bundeswehr, habe ich wohl erfahren, dass wohl Nachrichten reingehen, aber dass die Soldaten wohl teilweise auch Kontaktsperren haben. Verstehe, dass die das nicht dürfen, von sich aus so viel nach draußen dann zu transportieren an Informationen. Genau. Hast du Angst? Natürlich. Wahnsinnige Angst wahrscheinlich, ne? Ja, also man versucht es schon zu verdrängen und man sagt sich immer wieder, es wird gut und er wird schon wieder nach Hause kommen, aber gerade so wie heute, das war schrecklich. Nun ist das ja eine freiwillige Entscheidung eines Mannes, der dort runtergeht oder auch einer Frau. Darunter zu gehen ja nicht immer unbedingt. Man kann ja auch, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Also wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist 26. 26, er ist Berufssoldat. Er ist Berufssoldat, ja. Okay, gut. Man muss, glaube ich, Berufssoldat sein, um dort runterzugehen. Nein. Nein? Nein, ich glaube, man muss ein Zeitsoldat sein. Zeitsoldat, ja, genau. Ja, Zeitsoldat muss man sein, aber man muss kein Berufssoldat sein. Ja, genau, so meinte ich es auch. Entschuldigung. Ja. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Wenn man Zeitsoldat ist, gibt es da einen Befehl, dass man gehen muss? Oder macht man das dann? Ja, es gibt einen Befehl. Also es gibt einen Befehl, wenn zum Beispiel die ganze Kompanie runterversetzt wird, dann muss man halt gehen, aber man kann sich auch durchaus freiwillig melden. Ja, wie war es denn bei deinem Freund? Er musste. Er musste. Wollte er? Nein. Er war schon mal vorher im Kosovo. Oh ja, dann hat er schon wahrscheinlich einiges auch miterlebt. Oder? Ja, bestimmt. Er redet darüber nicht. Wie waren denn eure Gespräche kurz, bevor er dann nach dorthin geflogen ist? Ja, also wirklich kurz vorher waren eher schrecklich. Also es ging ja eigentlich bei uns nur noch darum, also wir sind noch nicht sehr lange zusammen, wir kennen uns sehr lange, ob wir jetzt zusammen sind oder nicht. Es ging darum, ob ich hier auf ihn warten werde oder ob ich mir einen anderen suche. Für wie lange ist denn sein Einsatz geplant? Zwischen 4 und 5 Monaten. Mhm. Hast du ihm denn versprochen, ich warte auf dich? Auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch keine Zeit, 4 bis 5 Monate. Wenn man verliebt ist, hält man das aus. Ich muss sagen, dieser eine Monat, der ging schon überraschend schnell vorbei. Man setzt sich halt immer so Daten. Eine Woche, wenn man die Woche rum hat, sind es 2 Wochen. Und nach 2 Wochen sagt man sich genauso lange und es ist ein Monat. Ja. Und so ist halt hatte er denn auch Angst? Ich glaube ja. Aber er hat es mir nie gesagt, aber man hat es schon gemerkt. Hat das dir nicht gesagt? Oder ist er so ein Typ, der das alles mit sich alleine ausmacht? Der sagt das niemandem. Er macht das mit sich alleine aus. Ah, ja. Also das hat er auch vorher ganz klar gesagt, dass er das mit sich alleine ausmacht, egal was passiert. Mhm. Aber man hat schon gemerkt, er wollte auch keinen mehr sehen. Also er hat mir zwar versprochen, einen Abend vorher, wir sehen uns noch, wir klären das alles. Mhm. Aber das hat er dann auch abgesagt. Ach, das hat er abgesagt dann? Das hat er abgesagt, ja. Mhm. Also musst du so auch generell mit der Ungewissheit leben, was mit ihm passiert jetzt während dieser Zeit, aber auch mit der Ungewissheit, was geht in ihm vor. Das weißt du so richtig eben auch nicht. Ja, und vor allen Dingen, das Schlimmste ist eigentlich, wie kommt er wieder? Mhm. Das weiß ich halt. Ich weiß nicht, wird er mich noch an sich ranlassen? Will er mich danach überhaupt noch sehen? Ja, das ist, glaube ich, so die schlimmste Angst. Du hast die Sorge, dass er dich nicht mehr sehen will nach den 4 Monaten? Ja. Warum? Ich glaube, das haben aber sehr viele Frauen. Man weiß ja nicht, was seelisch mit ihm passiert. Mhm. Naja, dass er total abschaltet. Vielleicht, ja. Ich hatte eher die Sorge, also könnt ihr mir vorstellen, dass er dich durchaus sehen will, dass er vielleicht wahrscheinlich sogar sehr viel an dich denkt. Das hört man ja sehr oft von Soldaten, dass das eine große, so eine mentale Hilfe ist, wenn man eine Freundin in der Heimat hat. Aber, das hoffe ich. Aber je nachdem, was er dort erlebt, kann er natürlich als veränderter Mensch zurückkommen, welches wiederum auch eine Auswirkung auf eure Beziehung hat. Das kann durchaus sein. Man weiß halt nicht, wer wiederkommt. Also das ist so meine größte Angst. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man einen Verwandten oder einen Freund dort unten hat, dass man jeden Tag wie gebannt die Nachrichten hört und schaut, immer in der Sorge, es kommen schlimme Neuigkeiten aus Afghanistan. Ist also das so? Ich hatte es mir vorgenommen, es nicht zu tun. Wirklich, ich habe gesagt, ich höre die ganzen 4 Monate keine Nachrichten, aber also das geht ja gar nicht. Das war nach 2 Tagen vorbei. Ja. Man hat ständig Radio laufen oder auch im Internet. Man informiert sich in Foren und ja. Hast du den Kontakt auch zu seiner Familie? Nein. Nein. Nein, gar nicht. Warum nicht? Er hat zwar, wie gesagt, also wir kennen uns halt schon sehr lange, aber wir sind ja erst seit kurzem zusammen, wirklich ein paar Tage vorm Einsatz. Ach so. Und das hat sich halt einfach echt nicht ergeben. Also wir kennen uns über 2 Jahre, wir haben es immer wieder zusammenzukommen, aber es ist halt auch sehr oft an der Bundeswehr gescheitert. Mhm. Und ja. Was denkst du denn als junge Frau von 21 Jahren, was denkst du denn dazu, wenn Männer sagen, ich werde Zeit- oder gar Berufssoldat? Was denkst du dazu? Du wirst lachen, Domian. Ich habe mich vor kurzem auch bei der Bundeswehr beworben. Ach, da werde ich aber jetzt lachen. Das heißt, aber du hast dich nicht wegen ihm dort beworben. Nein, er hat immer gesagt, ich soll es nicht tun. Hm. Und er will das nicht. Ja, mittlerweile bin ich mir sicher, ich werde da auch nicht mehr runtergehen, weil ich werde keinem das antun, was ich jetzt hier gerade erlebe. Ja. Warum hast du dich denn überhaupt für den Dienst in der Bundeswehr interessiert? Man hat sehr gute Möglichkeiten. Also ich bin ja Rettungssanitäterin und man hat da halt sehr gute Berufsaussichten. Ja klar, der bietet die Bundeswehr in der Tat sehr viel und das darf man nicht unterschätzen. Ja. Wie ist denn generell deine Einstellung, da wird ja nun sehr viel diskutiert in Deutschland drüber, zu dem Einsatz überhaupt in Afghanistan von Seiten Deutschlands? Das ist so schwer. Einerseits natürlich würde ich sagen, mein Mann soll sofort wieder nach Hause kommen, das ist keine Frage. Aber andererseits denke ich mir auch, wenn keiner da runtergehen würde und man muss ja wieder an die Terroranschläge in Madrid und London denken, das würde auch irgendwann nach Deutschland kommen. Hm. Gibt Darüber dir das, muss man gibt, sich halt einfach im Klaren sein. Gibt dir das zu denken, wenn so große Männer wie Helmut Schmidt, ein konservativer Sozialdemokrat, selbst Verteidigungsminister, wenn er das für einen fatalen Irrtum hält, dass die Deutschen in Afghanistan sind und er dafür plädiert, dass die Deutschen da raus sollen? Gibt er das zu denken? Natürlich gibt mir das zu denken. Ich denke auch drüber nach, ob es richtig ist, ob wir jetzt da sind oder nicht. Aber wie gesagt, ich finde es schwer, weil man weiß nie, was als nächstes von denen geplant wird. Ja. So, jetzt geht jeden es aber, und überall treffen. Jetzt geht es aber natürlich in erster Linie mal um deinen Freund, um deinen Liebsten. Dir sind jetzt die Hände gebunden. Du kannst nur warten. Oder könntest du irgendwelche anderen Möglichkeiten anzapfen, um an ihn heranzukommen? Nein, also ich persönlich kann nur warten. Seine Eltern könnten nachfragen bei der Bundeswehr, wie es ihm geht. Ja. Aber ich kann das nicht. Ja, und du hast ja auch keinen Kontakt zu den Eltern. Nein. Also, wenn es ganz schlimm wäre, würde ich mich irgendwie mit denen in Verbindung setzen, aber jetzt so nicht. Ja, das heißt, abwarten, jeden Tag, jede Stunde aufs Handy gucken, ob irgendwas gekommen ist. Ja. Ob sich da irgendwas tut, ja. Anna, hoffen wir natürlich das Allerbeste, dass dein Freund fit ist und dass er natürlich auch gesund und nicht wesensverändert zurückkommt. Das wünschen wir sehr. Das ist nett, Dankeschön. Ja, alles Liebe wünsche ich dir. Danke. Tschüss, mach's gut, ciao. Okay, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist die Marita und die Marita ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Marita. Guten Morgen, Domian. Hallo, Marita. Das war ja jetzt gerade ein faszinierendes Gespräch mit so einem jungen Menschen, der so durchdacht denkt. Also das hat mich jetzt gerade wirklich sehr berührt. Ja, ja. Alle Achtung. Ja, finde ich auch. Und jetzt komme ich dann mit meinem, naja, das passt eigentlich jetzt gar nicht danach, aber okay. Hier passt, in diese Sendung passt alles, was Menschen bewegt. Insofern leg mal los. Ja, mein Problem, oder es ist, ja doch, es ist ein Problem, ist folgendes. Ich bin 60 Jahre, bin seit 2,5 Jahren Witwe. Ja. Und habe im Silvesternacht zu meiner Freundin gesagt, so, jetzt ist das vorbei. Ich werde mal wieder versuchen, ob ich nicht doch noch einen Partner treffe, der mit mir zusammen die zukünftigen Jahre teilen will. Guter Vorsatz. Ja, dann habe ich das auch ab 3. Januar in die Tat umgesetzt, indem ich dann also mich im Internet in Foren sachkundig gemacht habe, habe erstmal die Verbraucherzentrale angeklickt und geguckt, welche Foren gut sind. Ja. Und dann habe ich mich da angemeldet und und ich stelle fest, und dass ich glaube, sagen zu müssen, wenn man eine starke Frau ist, findet man schlechten Partner. Wobei ich stark nicht dominant meine. Ja, ich habe schon verstanden und ich gebe dir recht. Das glaube ich auch. Und das ist also, das erschreckt mich. Welche Erfahrungen hast du denn jetzt gesammelt? Gab es denn schon konkrete, direkte Treffen mit Männern? Ja, die gab es schon. Wie viele denn schon? Insgesamt 2. Mhm. Der dritte wäre fast was geworden. Da habe ich heute aber noch, der war auch aus Köln übrigens. Mhm. Aber dann, der war so ehrlich und dann habe ich gesagt, das finde ich ganz toll. Also dann brauchen wir uns leider nicht treffen. Aber dann fand ich auch ganz klasse. Mir ist eine... Was heißt so ehrlich? Was hat er denn gesagt? Er sucht jemanden, der also viel Zeit hat. Und da fängt es bei mir mit an. Ich bin noch in meinem Berufsleben tätig. Mhm. Ich bin freischaffende Künstlerin im Beruf Musiker. Mhm. Habe übrigens damals meine Karriere beim WDR in Köln bekommen. Ich muss ja eben fragen, freischaffende Künstlerin im Bereich Musik, was machst denn du? Das heißt, ich, wenn man mich engagiert, ich mache Tanz- und Unterhaltungsmusik. Also man nennt das, glaube ich, auch Alleinunterhalter. Ach so, du trittst auf und singst uns schöne Lieder, wenn wir das ich wollen. Ich spiele Keyboard und singe dazu. Ich gestalte den Abend, indem ich Gedichte vortrage, die passend sind. Und das heißt, du wirst denn von Menschen gebucht für Feiern, Geburtstage, Jubiläen, sowas. Richtig. Und dann machst du richtig Stimmung da. Ich versuche es. Ja. Je nach Altersgruppe, wobei ich immer sage, ab 40 aufwärts ist so meine Kategorie oder 35, so alles drunter soll man DJ nehmen. Ne? Ja, okay, ich habe jetzt auch nicht vorausgesetzt, dass du so auf eine Teenie-Party gehst. Nee. Aber dann kommst du doch mit wahnsinnig vielen Menschen zusammen. Das ist ja das Erschreckende. Und es kommt nichts bei rum. Nein. Nein. Das liegt daran, das habe ich aber auch schon in meinem früheren Leben, also wo ich noch mit Bands durch ganz Deutschland getourt bin und so weiter, immer wieder festgestellt, die Spezies Männer ist eine wirklich, also das sind eigentlich zurückhaltende Wesen. Bisweilen, ja. Bisweilen, nicht immer, aber und bisweilen. Zwar, so, ich habe das immer wieder festgestellt, wenn ich auf der Bühne stand, dass also von der Bühne runter kann man ja viel beobachten. Die Frauen tanzten mit ihren Männern und kniffen Äuglein nach oben zu dem netten Musiker, ja, so ungefähr. Und ich stand vielleicht dann mal in der Pause an der Bar und trank vielleicht mal ein Cognacchen oder was, und dann kam von weitem mal ein Sekt rüber, dann nickte der Herr freundlich und ich dachte immer, ja, nun komm doch mal rüber. Ja, aber hat dich noch keiner angebaggert während deiner Arbeit? So ungefähr. Das ist ja Wahnsinn. Also, du hast gerade angefangen zu erzählen. Der eine, der war zeitlich, das passte nicht so der zueinander. Der andere, der wirklich sehr nett war, ein richtiger Knubbelbär, den mochte ich sofort. Der mochte mich aber nicht, weil er mich nicht mochte, sondern weil er feststellte, dass wir nicht zusammenkommen könnten. Aus dem Grund, der ist Journalist. Ja. Und immer wenn er frei hat, bin ich wahrscheinlich auf der Bühne. Also so. Wir können sie zusammenkommen. So, und der andere, der dritte im Bunde? Und der dritte im Bunde, der hätte eigentlich auch gepasst. Das war der erste, das war mein erstes Erlebnis. Und da war ich sogar 4-5 Wochen dass ich mich um ihn bemüht habe. Der hatte einen wahnsinnig tollen Schreibstil, also der hat mich wirklich begeistert. Aber? Und hat eigentlich auch viele Voraussetzungen gehabt, wo ich dachte, Mensch, toll, er war solvent und wirklich. Ja. Aber das reale Leben war dann bei ihm ganz anders als das, was dann im Briefstil war. Und da habe ich ihm dann noch ein paar Brücken gebaut. Was heißt das? Was hat dir denn da nicht gefallen an dem realen Leben? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich rede ja nicht, es weiß ja keiner, von wem ich rede. Ja, ja, genau. Der Mann war einfach geizig. Ach so, oh, das ist ein übler Charakterzug. Das kann ich nun überhaupt nicht umgehen. Da muss man sofort gehen. Weißt Würde du, ich auch sofort rausgehen. Ich war, nur ein Beispiel, ich war essen mit ihm und musste dann mal austreten, komm wieder und er sagt, du, ich habe schon mal bezahlt, was hältst du denn davon, wenn du dann 12 Euro dazu tust, ich habe ja ein Glas Wein mehr getrunken. Ach, vielen ich habe nichts dazu gesagt, ich habe es auch bezahlt, aber da habe ich gedacht, das ist ja wohl nicht wahr. Ich dachte, während du essen warst, hat er dir von deinem Teller was Das hätte ich ja auch noch ertragen. Wenn du auf der Toilette warst, manch. Ja, also suchst du denn eher ein Knuddelbär oder suchst du auch einen starken Kerl an deiner Seite? Der darf auch ruhig stark sein, weil ich meine, ich habe mein Leben lang immer die Starke gespielt. Ich würde auch mal gerne schwach sein dürfen. Ja. Und nachdem mein Mann nun gestorben ist, nach 36 Ehejahren. Was war denn dein Mann so vom Charakter, von Typ? War er stärker als du? Nein. Weicher als du? Er war weicher, er war sensibler, aber ein großzügiger, liebenswerter Philanthrop. Also ich gebe dir recht, das glaube ich schon, dass viele Männer Angst haben vor starken Frauen. Ja. Das ist einfach so. Die wollen das zwar immer irgendwie, aber wenn es dann auf wenn es drauf ankommt, dann laufen sie weg. Sie möchten doch lieber das Mäuschen haben. Ja, aber ich du bist kein Mäuschen. Ich werde es nie sein. Nein. Ich werde es auch nicht spielen. Ich werde mich doch nicht auf meine letzten Lebensjahre charakterlich verbiegen. Nein, das geht jetzt nicht. Das ist mir schon klar. Und jetzt habe ich die Lösung gefunden. Erzähl, ich bin ganz gespannt. Dein netter junger Mann, der im Vorhinein ja immer mit einem spricht, sagt, das musst du dem Domian erzählen. Ja, bitte. Übrigens möchte ich den mal grüßen. Der hat eine nette Stimme. Das ist Christian oder Heinrich? Eine sehr nette Stimme. Eine feine, ich habe hier nur Männer mit tollen Stimmen, weißt du? Ja. Ich habe mich ja nicht getraut, aber ich frage mal, ist der noch frei? Und Mensch, der ist viel zu jung für dich. Na gut, okay. Die sind, dann sind wir das Knaben hier. Nein, ich habe jetzt die Idee gefunden, weil wenn ich Musik mache, habe ich vor meinem Keyboard habe ich so ein großes Plakat oder einen großen Teppich, da steht also mein Name drauf und so weiter, dass die Leute ja immer wissen, wer ist das überhaupt auf der Bühne, wenn die mich von Weitem sehen. Genau. Und da hänge ich ein DIN A4-Blatt, das werde ich jetzt noch entwerfen grafisch, dran an der rechten Seite, so dass es meinen Namen nicht verdeckt, wo vorne drauf steht, bitte nicht drunter lesen. Weil gerade was verboten ist, ist ja dann interessant. Mhm. Also werden die Leute irgendwann in der Pause oder was das ja doch hochheben. Und was steht und darunter? Da drunter werde ich dann den Text schreiben, irgendwie so muss ich noch drüber nachdenken, aber hallo, dass es dich gibt. Ich suche auf diesem unkonventionellen Weg einen Mann. Ja, finde ich sehr pfiffig. Ne? Und schreib dann halt so ein bisschen, du siehst ja jetzt schon, was ich mache. Genau. Und wenn du Mut hast, dann nimm dir eine Visitenkarte mit und ruf mich an. Was findest du von der Idee? Finde ich super. Die ist doch gut. Ja, die ist extrem gut. man muss ja auch dann irgendwie fantasievoll sein, wenn das schon sonst so nicht klappt. Ja. Und das ist natürlich auch eine Chance in der Tat, wo du mit so vielen Menschen zusammenkommst. Das ist es doch. Dieses irgendwie zu nutzen auch. Und wenn eine Frau runterguckt und sagt, Mensch, hör mal, das wäre doch was für unseren Heinrich. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele so denken, das ist so eine Frau, die steht auf der Bühne, die ist gar nicht erreichbar für mich und ja. Trauen sich gar nicht an dich heran. Eben. Aber dann hast du ja die goldene Brücke gebaut. Eben, das weiß ja keiner. Ich habe ja kein Stigma auf der Stirn oder einen Zettel an mir hängen, dass ich suche jetzt gerade einen Mann. Ja, aber ja. Es ist auch nicht, dass ich jetzt in sexuellen Notstand bin. Aber ich habe mir einfach vorgenommen, mein Leben nicht weiter alleine zu verbringen. Ja, das finde ich sehr, sehr schön. Und ja. Ich bin, also das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht funktioniert. Ich werde dir berichten. Ne? Ich bitte darum, das wollte ich jetzt gerade sagen. Wenn es geschnackelt hat und wenn es noch mehr als geschnackelt hat, dann rufst du bitte nochmal an. Also ich glaube fast, dass also das Internet nicht für mich die Lösung sein wird. Ich habe mir also auch vorgenommen, dass ich jetzt also noch, ich bin noch 2-3 Tage da, für einen besonderen Preis drin und dann werde ich das auch ausschalten und ich werde den anderen Weg gehen, weil die Leute ja eher Kontakt haben mit mir. Ja, ja. Und dann sehen die ja schon, was mit mir los ist. Ja, ja, klar. Wie oft hast du solche Auftritte? Unterschiedlich. Also das schwankt von Monat zu Monat. Also es gibt 2 jetzt, oder 10 also, oder? Bitte? 2 oder 10? Oh, das wäre schön, wenn ich 10 hätte. Ah ja. Das wäre schön. Das wäre schön. Ja, um die Weihnachtszeit und so, dann ist es natürlich vermehrt. Mhm. Aber jetzt sagen wir mal, also der März nach Karneval kannst du eigentlich immer knicken. Da ja, ist also tote Hose, da hat keiner Lust zu feiern. Es geht jetzt wieder los. Und davon lebst du? Das ist dein Haupteinkommen? Das so. Ist mein Einkommen. Und tingelst auch so durch die ganze Bundesrepublik? Nicht oder? Mehr. Nicht mehr. Nicht mehr. Das habe ich früher. Ich bin durchs ganze Nahausland und, ich sag schon, es gab halt kein Hotel, wo ich nicht war. Ja. Aber da war ich halt noch jung an Jahren und da war ich nur in Anführungsstrichen Sängerin. Also Frontsängerin und bin mit den Bands. Zum Beispiel Peter Beil wird dir vielleicht... Peter Beil sagt mir sogar noch was, ja. Ja, die Caroline Beil ist ja die Tochter und da war ich die Frontsängerin und wir sind also durch ganz Deutschland getingelt. Peter Beil war mal ein Schlagersänger, ne? War ein sehr guter und ein guter Komponist und guter Trompeter, ja. Ah, ja. Corinna, Corinna und ein Zug fährt durch die Nacht, das waren so die Titel von Peter Beil, ja. Wisst ihr, die kenne ich nur nicht, aber ist auch egal. Marita! So, ich wünsche dir erstmal Glück auf der Männersuche. Danke. Und Thomian, wenn sich bei dir jetzt jemand meldet, ne? Ich bin ja keine Pinnwand, ich sag's ja immer. Da kann ich jetzt auch keine Ausnahme machen. Ich mache nur Ausnahme bei ganz kranken Leuten. Das war jetzt auch nicht ernst gemeint, aber fand ich einfach toll, dass ich mal die Möglichkeit hatte, darüber zu reden. Sehr gerne. Und wenn sich was tut, du meldest dich bei uns. Ich melde mich. Super. Und ich wünsche dir weiterhin so viel gute Gespräche. Dankeschön, sehr nett von dir. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ja. Tschüss. Und schon geht es weiter mit Kerstin, die ist 38. Guten Morgen, Kerstin. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Kerstin. Was ist dein Thema? Ja, ich bin so ein bisschen im Schockzustand heute Nachmittag. Und es geht um meinen Sohn, der ist 17 Jahre alt. Und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich fange mal mit dem Aktuellsten an, was heute passiert ist. Ja, was ist passiert? Ich war heute auf Arbeit und habe dann einen Telefonanruf bekommen, dass mein Sohn abgeholt wird von der Polizei, dass er verhört wird. Er war beteiligt an einer Serie von Einbrüchen mit noch 2 anderen. Mhm. Und gegen 20 Uhr oder 20.30 Uhr war ich dann zu Hause und da kamen dann die Beamten und haben meinen Jungen wieder nach Hause gebracht. Mhm. Und als Sahnehäubchen war das eben noch... dass das Diebesgut bei mir im Keller versteckt war. Was hat er geklaut? Werkzeug, alles Mögliche war da mit drin. Ich habe gar nicht richtig hingeguckt. Das wurde dann im Protokoll festgehalten. Hat die Polizei hatte die eine Hausdurchsuchung gemacht? Nein, soweit er war beständig und hat das alles. Achso, hat's gesagt. Und gesagt. Du wusstest aber nichts davon, dass das Diebesgut im Keller war? Nein. Überhaupt nicht. Und, wo ist er denn jetzt? Er ist in seinem Zimmer jetzt und schläft wie ein Baby. Hm. Und ich schlage mir die Nacht um die Ohren. Bist du alleinerziehend? Ja. Hast du nur dieses Kind? Nur dieses eine Kind und das macht mir schon seit 17 Jahren Probleme. Und, seit 17 Jahren? Ja. Also von Anfang an quasi? Eigentlich schon von Anfang an. Wolltest du ihn nicht? Doch. Doch. Und aber es ist halt er war ein schwieriges Kleinkind auch schon? Auch schon. Ich habe jetzt den Verdacht, also, dass er auch ein Stück unter diesem ADHS leidet. Mhm. was nie einer bemerkt hat. Es kamen immer nur Klagen aus der Schule. Und er war eben da jetzt auch schon immer von Anfang an schwierig. Also es hat angefangen im Kindergarten mit der Eingewöhnung. Das hat sich fortgeführt bis heute. Verschärft natürlich dann auch in der Pubertät. Mhm. Ist er denn er noch in der Schule im Moment? Er ist in der Ausbildung. Er hat eine Ausbildung. Als was? Jetzt zum Klempner, also Heizungssanitär. Ja. Und macht er sich da ganz ordentlich? Oder ist Nein. Das ist, sage ich mal, die Ausbildung haben wir über Beziehungen bekommen, sonst hätte er wahrscheinlich gar keine gekriegt. Wie ist denn deine Beziehung zu deinem Sohn, dein Verhältnis? Wie würdest du das bezeichnen, beschreiben? Aufopfernd. Von meiner Seite her. Und von seiner Seite aus? Zermürbend. Und er hat, er nimmt alles, alles entgegen, was ich ihm Gutes entgegenbringe, und da kommt nie was zurück. Verstehe. Du bist der Geber und er ist der Nehmer. Richtig. Und sobald ich Grenzen aufziehe oder aufzeige, dann kommt eben von ihm die totale Ablehnung. Dann wird auch, sage ich mal, gedroht. Hat er schon mal die Hand gegen dich erhoben? Nein, aber er hat eben halt, sag ich mal, mit Worten, und wenn ich in seinem Zimmer war und wollte mit ihm was klären, dann ist er eben aufgestanden, hat mich einfach rausgeschoben. Mhm. Ja, und er macht aus meiner Wohnung hier einen Jugendclub. Ein was für ein Club? Ein Jugendclub. Jugendclub. Mhm. Ja, dass da gefühlte 20 Personen sich hier aufhalten. Und was heute war, das war eben schon der Gipfel, es hat sich schon zugespitzt. Ich habe das schon vor Ostern bemerkt, dass auf einmal jemand ihn immer abgeholt hat, mit denen er vorher nie Kontakt hatte. Ja. Gab es denn früher auch schon Probleme mit der Polizei oder mit irgendwelchen? Ja. Ich war einmal mit 14, da hat er eine Hausfriedensbruchsanzeige gekriegt. Mhm. Da haben sie in so einem leerstehenden Haus, haben sie sich da getroffen immer. Mhm. Haben das nach Ermahnungen auch nicht gelassen. Mhm. Und 2008, jetzt hat er eine Anzeige wegen Körperverletzung gekriegt. Mhm. Wurde aber jedes Mal immer wieder eingestellt, weil er immer nicht direkt mitbeteiligt war oder zumindest dann auch geständig war und so weiter. Aber jetzt ist es ernster. Jetzt ist es wohl ernst und ich bin einfach nur geschockt, was alles noch so geht. Und Das heißt, da steht ein Gerichtsverfahren ins Haus? So ist es. Und eine Verurteilung steht ins Haus. So ist es. Und ich habe mich vor 2,5 Jahren von meinem Ehemann getrennt. Ist der Ehemann auch der Vater? Das ist nein. Nein. Wir waren 10 Jahre zusammen. Auch diese Beziehung war 10 Jahre von Erziehungsproblemen geprägt. Hat er denn diesen Mann als seinen Vater mehr oder weniger akzeptiert? Ja, schon. Ja. Also dein Sohn, meine ich. Hat er ihn? Ja. Ja. Hm. Und war das denn schlimm für deinen Sohn, als ihr euch getrennt habt? Denke schon, ja, teilweise, weil er mir auch Vorwürfe gemacht hat, dass ich alles kaputt mache. Und also dein Sohn hat den Vorwurf. Ja, und er hat das alles nicht so richtig verstanden. Hat dein Sohn diesen Mann, also deinen Partner, mehr respektiert als dich? Ja. Ja. Das der respektiert dich gar nicht, ne? Nee. Der nimmt das alles so hin und macht so seine Mätzchen mit dir. So ist es. Und ich denke mal wahrscheinlich, also man denkt ja auch viel darüber nach, was man falsch gemacht hat. Mhm. Warst du früher immer zu gutherzig ihm gegenüber? Ich denke schon. Er hat zu viel gekriegt und immer zu viel nachgegeben. Und er hat ja auch, sag ich mal, schon die ganze Familie in Beschlag als Angestellte für sich. Er wird gefahren hin und her zur Ausbildung, zur Schule, wird morgens abgeholt um 7 von meinen Eltern. Achso, da gibt es dann noch Oma und Opa, die auch noch ihn vertüchteln. Richtig. Mhm. Also er ist ein richtig verwöhntes Kerlchen. Ich denke schon, dass das wahrscheinlich mit eine Rolle spielt. Ja. Ja, und im Gegensatz war dann halt mein Mann damals, der dann immer versucht hat, Grenzen aufzuzeigen, Regeln aufzustellen. Und wir sind da auch nicht immer übereingekommen. Und da gab es auch immer viel Streit und Zoff. Und es war eben so, wir haben nie richtig die Mitte gefunden mit diesem Kind. Also das war. Aber er hat sich diesem Mann eher untergeordnet als dir. Ja. Ja. Was ist denn eigentlich mit dem richtigen Vater von ihm? Der ist für ihn unbekannt. Ja. Damals eine Jugendliebe und den habe ich damals mit 18 kennengelernt, waren 2,5 Jahre zusammen und. Keine Kontaktgabes. Nee. So, jetzt ist ja die große Frage, Kerstin, wie geht das weiter? Wie geht es weiter? Weil ich denke, mit ihm habe ich keine Zukunft. Mhm. so werde ich nie wieder, sag ich mal, hier mir eine Zukunft aufbauen können mit einem Partner, mit einem neuen Partner. Mhm. Über was denkst du nach? Was könnte? Macht kein Mensch mit und ja, ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, weil einfach ich habe jetzt, also wie gesagt, bevor ich das heute überhaupt schon gewusst habe, also das hat sich schon abgezeichnet, dass hier jetzt irgendwann der große Finalschlag kommt, weil er nächtelang immer unterwegs war, also immer nachts irgendwann nach Hause gekommen, obwohl er morgens zur Berufsschule hätte müssen, oder ist er ja dann auch gefahren und ich... Hältst du es für möglich, dass durch diesen Vorfall er jetzt aus seiner Lehrstelle rausfliegt? Das weiß ich nicht. Die Gefahr besteht ja auch. Ja, aber das ist, ich denke mal, wäre sowieso gekommen, weil einfach er sich dafür sowieso nicht interessiert. Ah, ja. Also er macht das halt nur mit. Ah, ja, er gut. macht eine erfolgreiche Ausbildung zum Hartz-IV-Empfänger, würde ich mal so sagen. Mhm. Dann ja, ist das jetzt der I-Punkt auf alles wahrscheinlich. Ja, ich denke schon und ich weiß nicht wie... Was ist, wenn du ihn rausschmeißen würdest? Ja, genau, das ist das eben, was ich, ich habe das Jugendamt schon informiert, also bevor dieser Vorfall heute war. Mhm. Ich habe mit einem Doktor aus Wernigerode gesprochen, das ist das Netzwerk Weiße Villa. Da habe ich mich im Internet kundig gemacht und der hat das eben auch gesagt. Also rausschmeißen, er muss die harten Konsequenzen spüren, dass er eben eine Zeit nicht mehr zu dieser Familie gehört, die alles für ihn gemacht hat. Ja, rein theoretisch würde ich das genauso sehen. Er muss natürlich das so hinbekommen, dass er nicht noch weiter absackt. Das ist die Gefahr dabei und deswegen, wie soll ich da zugucken? Deswegen muss man das schon Hand in Hand mit dem Jugendamt machen, dass er vielleicht irgendwie in eine betreute Wohngruppe kommt oder dergleichen, dass er auf jeden Fall unter Aufsicht ist. Und wenn er sich dagegen weigert, ich weiß es nicht, ich kenne die Gesetzmäßigkeiten dann nicht. Ja, und die heikle Angelegenheit ist, dass er im Juli jetzt 18 wird, ne? Und da wird das Jugendamt nicht mehr so ganz so voller Elan rangehen. Ja, aber die werden dich auf jeden Fall jetzt noch unterstützen. Und das ist ja auch eine interessante Information, wenn du ja sagst, dass er 18 wird. Die genauen Details, die wissen wir hier im Hintergrund Bescheid. Das heißt, mein Psychologe weiß das. Da machen wir uns gleich mal schlau bei dir. Lass uns beide mal nur über die Groblinie reden. Die Groblinie finde ich auch gerechtfertigt, dass man da hart vorgehen muss, auch wenn es der eigene Sohn ist und wenn es einem vielleicht auch erstmal leid tut. Ja. Aber letztendlich tust du es ja für ihn, um ihm ein besseres Leben zu bereiten. Für uns beide halt. Für euch beide. Die Härte, die du jetzt zeigst, die wird er dir wahrscheinlich irgendwann danken, dass er sagt, Mutter, Mutti, das war genau richtig, was du damals gemacht hast, wenn ich auch damals ausgeflippt bin. Aber das musst du dann auch konsequent machen. Das habe ich heute schon getan. Also das heißt, ich habe bloß zu ihm gesagt, ich sage, ob er sich nicht schämt. Mhm. Ja, und es gibt da diesen berühmten Spruch, du beschmutzt nicht nur dich selbst, sondern andere auch mit. Mhm. Ja, und ich schäme mich für dieses Kind. Ja, wir wohnen hier im kleinen Ort und er hat sogar nicht mal davor zurückgescheut, hier eben zum Sportverein das Haus da einzubrechen. Ach so. Schämt er sich denn nicht auch, was du ihn das gefragt hast? Was sagt er da? Und da sagt er, er hätte genug Probleme und ich würde mich ja sowieso nicht für seine Probleme interessieren. Mhm. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, weißt du, ich sage, wenn er Probleme hat, ich sage, ich habe auch mit dir genug Probleme, ich sage, deswegen laufe ich auch nicht amok. Ja, ja, und also auf der Basis werdet ihr nicht zueinander kommen. Nee. Deswegen ist die allerbeste Lösung, das erstmal voneinander zu entfernen und dass sich neutrale Menschen mit ihm beschäftigen, in der Hoffnung, dass er da zur Besinnung kommt. Mhm. Wir machen ja, ich hab ihm so viel Angebote gemacht. Ich habe ihm vorletzte Nacht erst wieder eine SMS geschrieben, dass wir miteinander reden müssen, dass wir das nur gemeinsam lösen können, dass ich doch nicht sein Gegner bin, sondern dass ich für ihn nur auf den Weg bringen will. Und das nutzt nichts. Das ist alles, geht alles ins Leere. Ja, das glaube ich auch. Das ist ein ritualisiertes Verhalten zwischen euch beiden. Das bringt gar nichts mehr und da erreichst du ihn auch nicht mehr mit. Der muss jetzt der Kopf gewaschen werden, dann kapiert er das. Das muss jetzt wirklich ein bisschen krachen im Gebälk. Ich denke auch, dass ich eben mir auch Hilfe suche, dass ich das einfach durchstehe. Dass du das durchstehst, genau. Das ist genau die zweite große Baustelle. Du bist die Baustelle. Dass du das schaffst und das auch durchhältst. Darüber wird dich jetzt mein Psychologe beraten. Einmal was den Jugendamt anbelangt, Jugendamt und so weiter, die ganzen Fragen. und was deine Person auch anbelangt, Kerstin. Okay. Peter heißt der Psychologe und du legst auf und wir melden uns gleich bei dir. Alles klar, schönen Dank. Alles Gute wünsche ich dir und wünsche ich euch natürlich. Danke, wünsche ich dir auch. Dankeschön, ne? Tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50, unsere Nummer, wenn ihr uns gerne erreichen wollt, hier live im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Björn und Björn ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe mich in die Frau vom guten Kumpel verliebt. Aha. Guter Kumpel, was heißt das? Ist das ein richtiger Freund von dir? Also, ja, ich sag, wir kennen uns jetzt ungefähr ein Jahr. Mhm. Haben auch viel zusammen unternommen. Wenn ich eigentlich ein Problem hatte, konnte ich immer mit dem über alles sprechen. Mhm. Ja. Und ich sag mal, jetzt seit 3 Monaten ist die Ehe irgendwie so, geht die Bach runter. Ja. Und seitdem habe ich viel Kontakt zu der Frau. Ja, weiß er das, dass du mit der Frau Kontakt hast? Nee. Also, er muss ja nicht alles wissen, aber er weiß gar nicht mal, dass ihr Kontakt habt. Also, dass wir Kontakt haben, weiß er. Mhm. Nur nicht, dass wir uns jeden Tag treffen und... Und da ist auch schon was gelaufen? Viel essen, nein. Was, bitte? Also, gelaufen ist da noch nichts. Noch gar nichts, ach so. Mhm. Also, ich sag mal, wir schreiben uns viel SMS, telefonieren viel. Du würdest von deiner Seite aus sagen, dass du dich verliebt hast? Ja. Ja. Und glaubst du, dass sie sich auch verliebt hat? Also, ein bisschen denke ich schon, ja. Aber klar ist es nicht? Klar ist es nicht, ne. Du bist aber solo? Ja. Mhm. Wie lange sind die... Wie? Seit Januar bin ich jetzt solo. Ja. Auch noch nicht so lange? Nee. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Frau und dass du dich getrennt hast von deiner Freundin? Nicht direkt. Also ich habe damals mit ihr darüber gesprochen, in der Beziehung zu meiner Ex-Freundin bei mir lief es auch nicht mehr so gut. Mhm. Ja. Mit wem hast du darüber gesprochen? Mit der Frau von meinem Kumpel. Mhm. Also warst du quasi unglücklich in einer Beziehung und sie irgendwie auch und darüber habt ihr dann euer Herzen euch ausgeschüttet. Genau. Kann man so sagen. Ja. Ja. Wie lange ist denn dein Freund mit der Frau zusammen schon? 6 Jahre. Haben die Kinder? 3 Stück. 3 Stück? 2. Mhm, 2 Kinder. Ja, und jetzt weiß ich halt nicht, ob ich ihr das sagen soll oder nicht. Mhm. Was sagt dir denn so dein Herz, deine Intuition? Eigentlich schon. Weil, ich sag mal, er beleidigt sich von morgens bis abends. Schlägt er sie? Nee, also soweit ich weiß, nein. Aber die Ehe ist völlig kaputt? Komplett kaputt. Du bist sicher, dass das so ist? Ja. Hat er dir das auch schon erzählt, dass er keinen richtigen Bock mehr hat in dieser Ehe? Also, er hat zu mir gesagt, er würde sich am liebsten scheiden lassen, wenn es nicht so teuer wäre. Ach so. Und das Argument fand ich irgendwie... Ja, das finde ich allerdings auch krass. Also, das sagt ja nun dann alles aus, ne? Das heißt, er hat absolut keinen Bock mehr auf die Frau. Und also von meinem Kumpel, der allerbeste Freund, beleidigt seine Frau andauernd und er verteidigt dann halt immer seinen Kumpel. Mhm. Er hat gesagt, ich würde mich scheiden lassen, wenn es nicht so teuer wäre. Er hat nicht gesagt, ich lasse mich nicht scheiden wegen der Kinder. Das hat er nicht gesagt. Verhält er sich in den Kindern gegenüber ordentlich? Wenigstens soweit, das? Also soweit ich da mitbekommen, ja. Wobei, der ist letztens über das Wochenende abgehauen, ohne sich zu melden. Und ich habe mir nur gedacht, Ostern sollte man eigentlich mit seiner Familie verbringen. Wie alt sind denn die Kinder? 4 und 5. Ja. Glaubst du, dass er eine andere Frau hat? Oder eine Affäre, dass er irgendwas, was nebenher läuft, ne? Was Kleines vielleicht auch? Also bei ihm glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also erzählt hat er nichts. Aber sicher bin ich mir halt auch nicht. Ja. Wenn ihr schreibt euch viel SMS, hast du, die Frau und du. Ja. Wenn die erstmal genau, man liest ja dann doch sehr intensiv solche SMSen, wenn man selbst interessiert ist. Liest du da raus, dass da auch schon doch vielleicht ein bisschen mehr bei ihr im Spiel ist, als denn nur die Seele abladen bei dir? Ja. Also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Hast du ein Beispiel, was sie mal formuliert hat, wo du dachtest, wow, das ist aber schon ziemlich... Also, ich sag, jeden Abend schreibt die mir, schlaf schön, träum von mir, oder... Ja, das schreibt sie. Schlaf schön und träum von mir? Genau. Ja, das würde ich dann auch entsprechend interpretieren. Schlaf schön und träum von mir, das kriegt man nicht alle Tage dann immer von irgendjemandem. Deswegen. Mhm. Ich habe das jetzt so rausgehört, dass dein Verhältnis zu diesem Mann ist ja nun wirklich nicht so eng und so dolle, ne? Gut, ihr kennt euch ein Jahr. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Beruflich. Ja. Ich habe bei ihm was bestellt. Mhm. Und dann haben wir uns halt öfter getroffen. Ja. Ja. So haben wir uns kennengelernt. Mhm. Er hat gesagt, ich würde mich scheiden lassen, wenn es nicht so teuer wäre. Hast du dann nachgefragt, warum würdest du dich scheiden lassen wollen? Also ich sag mal, wenn man die beiden erlebt, ergibt sich das eigentlich von selber, warum? Muss man gar nicht fragen. Ja. Es ist nicht so, das hast du ja gerade auch so gesagt, es ist eben nicht so eine ganz enge, tiefe Männerfreundschaft, die, weiß ich jetzt, 10 oder noch viel älter, Jahre älter ist. So ist es ja nun nicht. Nee. Mhm. Definitiv nicht. Ich würde mal sagen, du hast ja auch das Wort Kumpel gebraucht. Und ja. So ist es dann, ein guter Kumpel, sagen wir es ja. Kein enger, tiefer Freund. Nee. Also ich sage es deshalb nochmal so genau, Björn, deshalb, weil so was die Frage der Loyalität anbelangt, bist du ja gar nicht so gebunden an ihn. Richtig. Also wenn es dein bester Freund wäre, ist natürlich die Frau des besten Freundes tabu, so meine ich definitiv. Das. Ne? Sowas, ja. Da bin ich auch der gleichen Meinung. Ja. Nur jetzt war ich mir halt nicht so sicher. Ja, ich finde auch in diesem Fall ist das ein anderer Fall. Die Ehe ist kaputt, der verhält sich der Frau gegenüber schlecht, der sagt solche Sachen, wie du sie gerade geschildert hast. Offensichtlich sind die beiden... Aber jetzt nur harmlose Sachen. Was ist denn weniger harmlos? Also sein bester Freund beleidigt sie dann als Schlampe, Hure, Nutte. So Sachen. Und er sagt dann nur, ist sie selber schuld. Also die sind zu dritt... Und sein bester Freund sagt zu seiner Frau, das ist eine Schlampe und eine Nutte und er, also ihr Mann, steht ihr gar nicht zur Seite. Richtig. Ja. Ja, was ist denn das für ein Kerl? Das habe ich ihm auch gesagt. Und? Wie hat er da reagiert? Ja, also irgendwie hat ihn das gar nicht interessiert. Also, Björn, da ist für mich der Fall klar, wenn du dich für diese Frau interessierst und wenn du die magst und die Frau dich offensichtlich auch mag, da hätte ich dann auch keinen moralischen Skrupel, einen Schritt weiter zu gehen. Aber mach das nicht lange geheim, sondern mach das mit offenen Karten, damit da gar nicht irgendwelche komischen Vorwürfe kommen, du hier, du hast es hinter meinem Rücken gemacht oder so. Ja gut, dann wird wahrscheinlich eh kommen. Ja, aber es ist ja noch nichts passiert. Nee. Also in dem Fall sehe ich das nicht als problematisch an. Hast du denn doch eine gewisse Angst, dass die Frau dich zurückweist? Teil schon, ja. Und weil sie dich nicht will oder weil sie Angst vor ihrem Mann hat? Ich denke mal wegen der Abhängigkeit. Ach so. Okay, das musst du jetzt für dich entscheiden, Björn, wie stark dein Gefühl ist. Ich sag dir, wenn dein Gefühl sehr stark ist für diese Frau, dann mach es. Dann sprich sie an, sag's, sprich es aus. Ja. Ich meine es irgendwie so zu hören, dass das Gefühl schon sehr stark ist. Also manchmal überlege ich, ob da auch vielleicht mehr Mitleid mit ihr ist, weiß ich nicht. Ja, das musst du klug überlegen. Mitleid ist keine Grundlage für eine Liebe, mein Gott. Richtig. Und da bin ich mir halt nicht so 100% sicher. Dann beobachte das Ganze doch noch eine Weile. Das ist ja jetzt egal, ob du dich in einem Morgen äußerst oder ob du dich in einem Monat äußerst. In einem Monat kann viel passieren und viele Dinge können da gesagt werden. Da kannst du dich auch noch besser begucken, was mit deinen Gefühlen so los ist. Wenn es Mitleid ist, lass die Finger davon. Das ist nur kompliziert. Ja. Das muss denn schon ein ehrliches Liebesgefühl sein. Da würde ich dich schon gerne warnen wollen. Wenn du sagst, mit dem Mitleid, dann... Ja, deswegen, da bin ich mir nicht so 100% sicher. Das kann dir auch kein anderer Mensch sagen. Ich dir auch nicht. Das kannst ja nur du sagen. Aber, ja. Aber mach das doch mal. Es läuft ja, wie gesagt, es besteht auch kein Zeitdruck in dem Sinne. Beobachte euch doch mal noch einen Monat. Sagen wir mal so, als Zeitmaß einen Monat. Ja. Und je schärfer du dich jetzt beobachtest, auch vielleicht auch jetzt nach unserem Gespräch, und du, das hast du vorher ja auch schon getan, desto klarer wirst du hoffentlich sehen in ein paar Wochen. Hm? Ja, stimmt. So, und dann musst du die Entscheidung für dich und dein Leben treffen. Und dann musst du aber schnell klar Tisch machen, damit du gut dastehst. Hm? Klar. Ja. So, in diesem Sinne, Björn. Dann sag ich mal Dankeschön. Ja, sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Gut, und großes Lob noch an deine Sendung. Danke, sehr nett, dass du sagst. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.46 Uhr. Und um diese Zeit jetzt begrüße ich die Ingeborg, und die ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Ingeborg. Guten Morgen. Ingeborg, um was geht's denn bei dir? Es geht darum, dass ich am Montag meinen Mann ins Krankenhaus gebracht habe, habe ihn einfach nur zu einer Untersuchung angemeldet. Ja. Und wurde dann auch aufgenommen ins Krankenhaus. Und gestern Morgen rief man mich an und sagte mir, ich solle bitte kommen. Und da bin ich gekommen und habe meinen Mann nur noch im Koma vorgefunden. Und man hat mir dann gesagt, sie haben also diagnostiziert, dass es eine unheilbare Nervenkrankheit ist, die also schon so weit fortgeschritten ist. Ich habe sofort die Familie zusammengetrommelt und alle sind gekommen und alle waren auch sehr entsetzt. Mhm. Und heute Morgen hat mich dann das Vormundschaftsgericht angerufen und hat gesagt, sie übertragen mir auf die Schnelle mit auf Drängen des Krankenhauses die Generalvollmacht und ich soll ins Krankenhaus fahren und soll bestimmen, ob die Geräte abgeschaltet werden, an denen mein Mann jetzt liegt. Ach du je, was für eine Verkettung und wie schnell das alles geht von den Umständen. Ja. Lass mich noch kurz fragen, hatte er denn irgendwelche Krankheitsanzeichen gehabt? Ja, und wir sind also ins Krankenhaus gefahren, weil wir der Meinung waren, oder ich hatte mit dem Hausarzt gesprochen und wir haben drauf getippt, weil mein Mann hatte Atemschwierigkeiten und Schwierigkeiten mit den Händen, also mit der er konnte nichts mehr greifen und es waren also die Muskeln sind also immer weniger geworden und wir haben auf Parkinson getippt. Und der Arzt hat das auch gesagt und hat gesagt, das diagnostizieren und die Ärzte werden ihn sagen und dann kann man das sehr gut behandeln und ihr Mann kann 100 Jahre alt werden. Mhm. Wir sind erst 3,5 Jahre verheiratet. Ach so. Gut, wir leben schon 15 Jahre zusammen, aber wir haben jetzt also wirklich auch, ich sag mal, eine glückliche Zeit hinter uns. Mhm. Und dann habe ich meinen Mann ins Krankenhaus gebracht und es war schon mal eine Odyssee, bis man also irgendwann letztendlich dann auch gehört wurde und es ist ein riesengroßes Klinikum, wo wir hier sind. Mhm. Und es war dann irgendwann so, dass wir auch einen Arzt hatten und der Arzt hat uns dann gesagt, erstmal so auf dem Flur, so schnell im Vorbeigehen, ja, also wir gucken ihren Mann an, aber der diensthabende Arzt hat schon mal geguckt und hat gesagt, also das wäre es eben nicht, was der Hausarzt diagnostiziert hat, sondern sie tippen auf was anderes, aber sie wissen nichts und sie müssen erst untersuchen. Und da geht dann so eine Art, wie soll ich sagen, Maschinerie da in Gang. Ja, und ich sollte mir keine Sorgen machen und am Freitag oder so wäre das vorbei und dann könnte mein Mann wieder abholen. So, dann habe ich ihn dann dagelassen, habe ihm das alles so eingerichtet, Bett und was so alles ist und habe das alles fertig gemacht und bin dann nach Hause gefahren, haben abends nochmal telefoniert, nächsten Tag bin ich wieder hingefahren und die ganzen Untersuchungen waren nun mittlerweile schon im Gange. Und da ging es ihm noch normal? Das ging ihm noch alles sehr gut. Und dann schlagartig? Und dann am... Hat eine dieser Untersuchungen irgendwas ausgelöst? Das weiß ich nicht. Und, könnte das sein? Das weiß ich auch, kann ich nicht sagen und würde ich auch niemals wagen zu behaupten, weil die Ärzte tun ja nur das, was sie tun müssen halt, nehme ich mal an. Ob da nun zwischen Pfleger und meinem Mann irgendeine Diskussion war und er sich aufgeregt ist, weiß ich nicht. Mhm. Auf jeden Fall am Mittwochmorgen habe ich angerufen und wollte nur hören, wie es ihm so geht und wann ich denn kommen könnte. Da hat man mir gesagt, ich sollte mich doch bitte möglichst gleich anziehen und gleich kommen. Mhm. Und ich wohne etwa 25 Kilometer entfernt von dem Krankenhaus. Mhm. Und weil ich mich gleich so aufgeregt habe und konnte selber nicht mehr fahren, ich war so aufgeregt, habe gezittert, habe ich eine Tochter angerufen, die kam dann auch gleich mit einem Fahrer, der uns beide dann ins Krankenhaus gefahren hat. Und dann habt ihr ihn so vorgefunden. Wie, der Zustand? Ja, wir vorgefunden haben wir ihn dann nur noch im Koma. Im Koma, so meine ich das, ja. Und zwar haben sie mir dann gesagt, er wäre auf dem Weg zu einer Untersuchung, hätte er also Schluckbeschwerden bekommen, und zwar so fatal, dass er nicht mehr selbst atmen konnte, und wir mussten ihn erstmal reanimieren. Was natürlich wirklich auch so sein kann. Natürlich, ich zweifle da auch nicht dran. Wie ist denn der Zustand jetzt? Im Moment liegt er immer noch im Koma. Mittlerweile mit allen, ganze Familie, die Kinder waren nun mittlerweile alle da. Er wird beatmet, ja. Und er liegt im Koma, und mit dieser Beatmungsmaschine kann er ja noch 10 Jahre beatmet werden, theoretisch. Ja. Und jetzt verlangt man so schnell schon von dir eine Entscheidung? Ja, weil man mir gesagt hat, er hat also eine Krankheit, die unheilbar ist und nicht aufhaltbar ist, und er, dadurch, dass er das schon über ein Jahr hat, wäre also dieser Krankheitsverlauf schon sehr weit fortgeschritten. Und gibt es irgendwie eine Chance, dass er aus dem Koma nochmal erwacht? Ja, die gibt es. Aber in welchem Zustand ist er dann? Und ja, das ist eben die Frage. Es kann sein, dass er aus dem Koma erwacht, und dann würden die Atemgeräte abgeschaltet werden, mit der Hoffnung, dass er selber dieses Atmen wieder übernimmt. Und wenn er das nicht übernimmt, dann würde ein Kohlenmonoxid-Überproduktion einsetzen, und daran würde er dann sterben. Und zwar in Form von, so hat man uns das erklärt, er würde dann praktisch so hinüberdämmern. Und ich kann aber auch bestimmen, dass er einen Luftröhrenschnitt bekommt, und dann so ein Katheter da reingeschoben wird, und dieser Katheter würde ihn beatmen. Oder da würde er dann atmen können. Wenn er aus dem Koma erwacht ist. Erwachen würde er auf jeden Fall, weil es ja ein künstliches Koma ist. Ach so. Das wurde ja eingeleitet. Ach so. In welchem geistigen Zustand wäre er denn, oder ist er? Im Moment ist er, also so, was das Krankheitsbild sagt, der geistige Zustand leidet unter dieser Krankheit überhaupt nicht. Ja, aber dann ist es doch gar keine Frage. Man kann ja jetzt nicht einfach die Maschinen ausstellen. Ja gut, aber es ist jetzt so, er wäre ein Schwerstpflegefall. Aber er wäre geistig normal, fit. Geistig klar. Würde er, aber er kann nicht mehr sprechen. Mhm. Weil durch diesen Katheter. Mhm. Und er könnte sich auch nicht mehr bewegen. Nein. Er wäre komplett ans Bett gefesselt. Ja, und auf jeden Fall auch an diese Maschine. Da müsste die Maschine müsste ihn ja also praktisch den Sauerstoff spenden. Er brauchte immer diese Maschine. Immer. Würde im Bett liegen. Ja. Wäre geistig wahrscheinlich klar. Müsste selber miterleben, wie er stirbt. Weil die Ärzte mir gesagt haben, er hat höchstens noch ein halbes Jahr auf dem anderen Weg. Ach so, das heißt, wenn man diesen Luftröhrenschnitt machen würde, heißt das auch nicht, dass er damit dann noch 5, 6, 7, 8 Jahre, sondern auch höchstens ein halbes Jahr. Genau. Ah, das ist natürlich eine wichtige Information. So, jetzt bin ich heute Morgen habe ich mich mit der Familie getroffen heute Morgen, und wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Und was ich als großes Glück für mich empfinde, ist, dass ich mich in aller Ruhe von ihm so verabschieden konnte. Also ich habe mich mit ihm unterhalten, ich hoffe, er hat mich gehört, aber ich weiß es nicht. Heißt verabschieden, dass du veranlasst hast, die Maschinen abzustellen? Nein, das ist erst morgen. Morgen früh wird das passieren. Aber ich habe mich so innerlich, also sagen emotional. Hast du dich denn dazu entschieden, die Maschinen abstellen zu lassen? Ah ja. Weil mein Mann hätte es nicht gewollt. So. Habt ihr über solche Sachen auch gesprochen? Ja, haben wir. Und das war für ihn klar, niemals unter solchen Umständen? Niemals. Das ist so wichtig, wenn man das frühzeitig bespricht. Damit. Und das ist auch deshalb für mich, also ich meine, es ist ein furchtbares Gefühl, plötzlich da entscheiden zu müssen, ob Wahnsinn, der andere da lebt oder nicht lebt. Ja, ja. Das heißt, wie lief er denn das ab? Du sagst, ich möchte, dass die Beatmungsmaschine ausgestellt wird. Dann wird die ausgestellt und dann stirbt er? Ja. Kann dann noch 15 Minuten dauern, eine halbe Stunde, haben die Ärzte gesagt. Also wir können dabei bleiben dann, ne? Wie stirbt er? Erstickt er? Er schläft nur ein. Der Arzt hat gesagt, es ist eine ganz sanfte Methode. Es wäre anders schlimmer, wenn er mit diesem Katheter sterben würde. Das wäre eine echte Quälerei. Du hast gerade gesagt, wir haben die ganze Familie zusammengetrommelt. Er hat vier Kinder. Er hat vier Kinder? Ja. Und was sagen die Kinder? Ja, wir sind alle uns irgendwo letztendlich einer Meinung. Nur das Furchtbare ist, ich muss es aussprechen. jeder sagt, ja, ja, das ist okay und so. Du musst es aussprechen und du musst es auch alleine entscheiden. Und ich muss es tragen. Du musst es tragen. Was für eine unglaubliche Entscheidung. Ja, und ich denke mir, ich meine, gut, ich bin im Moment, habe ich auch Medikamente eingenommen und bin auch deshalb, sage ich mal, relativ gefasst. Mhm. Aber wenn ich jetzt hier so sitze und dass so alles an mir vorbeiläuft und ich das so vor mir habe, mhm, und so denke, dann denke ich immer, mein Gott, ich bin doch nicht Herr über Leben und Tod. Mhm. Und aber in diesem Fall habe ich die Entscheidung schon getroffen. Mhm. Nur wenn mein Mann morgen erwachen sollte, mhm, wenn es tatsächlich noch ein Wunder geschieht und er erwacht morgen und er kann selbstständig atmen, mhm, dann wird man ihn fragen. Dann muss man ihn fragen. Und dann wird man ihn fragen. Mhm. Und diese Entscheidung, die er dann selber trifft, steht über jeder anderen. Aber warum kann man es denn nicht überhaupt so machen? Weil man nicht weiß, ob er überhaupt noch mal wach wird. Also ob er noch mal die ob er es noch mal schafft, noch mal richtig da zu sein. Hm. So hatte ich es eigentlich gerade verstanden, dass wenn man ihn aus dem künstlichen Koma herausholt, dass er ja, dann schon... Ja, aber man weiß nicht, ob er es schafft, noch mal zu atmen. Hm. Allein. Aber könnte man es denn nicht versuchen? Natürlich, es wird versucht morgen. Ach, das wird schon versucht? Ja, das wird morgen versucht. Und ich habe vorhin nochmal telefoniert und da haben die mir gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Ach so, es wird nichts ohne mich gemacht. Es wird versucht und wenn es nicht klappt, dann wird die Maschine ausgeschaltet. Genau. Aha. Und wenn es klappt, dann kann... Und er könnte sprechen, dann würde er gefragt. Oder sich in irgendeiner Weise bemerkbar machen, dann ja, könnte dann er gefragt werden. Würde er gefragt werden und dann könnte er vielleicht kommunizieren, weiß ich nicht auf welche Weise, aber auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall gemacht, versucht zumindest. Das heißt, man kann ihn ja nicht einfach fragen, wollen Sie jetzt weiterleben oder nicht, sondern das man werden die aber machen. Die werden ihm knallhart sagen, aber das und müssen, das kommt auf Sie zu. Ja genau, die müssen ihm das ja schon ein bisschen erklären, so wie du es mir gerade auch erklärt hast. Und wollen Sie das? Ne? Wollen Sie das, ja. Und wenn ich ihn kenne, wird er sagen, nein, ich will das nicht. Mhm. Ja, das ist sehr gut, dass du das so sagst. Ja, das doch, wir haben oft über diese Themen gesprochen und man das manchmal so im Fernsehen sieht oder so, dann sagt man ja auch, mein Gott, wenn man sowas sieht, das will doch keiner und so, ne? Und dann hat er immer gesagt, nein, also sollte das mal passieren, ich nehme alle Tabletten, die wir haben und ich erschieße mich oder ich weiß ich nicht. Ich glaube dennoch, dass es natürlich für dich leichter wäre, wenn er es morgen selber entscheiden könnte. Auf jeden Fall wäre das leichter. Mhm. Und wie der mich heute Morgen angerufen hat, ich war gerade im Begriff wegzufahren, also wegzugehen ins Krankenhaus, da ging das Telefon und ich lief nochmal zurück. Mhm. Und da war der dran und hat gesagt, er überträgt mir hier per Eilantrag diese Vollmacht und das ist eine Generalvollmacht und ich soll jetzt bitte in die Klinik fahren und soll das bestimmen, weil die warten da auf meine Entscheidung. Mhm. Was war eigentlich der, haben die Ärzte, mit denen du es da zu tun hattest, haben die dir einen Rat gegeben? Oder haben die sich neutral verhalten? Die verhalten sich neutral. Die sagen das, die sagen mir die Tatsachen, die sagen sie auch ganz eiskalt und ganz klar, ist ja auch deren Job und meine Aufgabe. Aber die geben dir keinen Rat. Die sagen, das ist ihre Entscheidung und wir befolgen ihre Entscheidung, aber sie müssen selbst entscheiden. Mhm. Oder der Kranke halt, ne, wenn er es noch kann. Jetzt haben wir 2 Uhr nachts. Wann wirst du morgen früh in die Klinik fahren? Um 7 Uhr rufe ich an und um kurz nach 8 werde ich abgeholt. Kann man denn dann jetzt überhaupt noch schlafen? Nee, deshalb bin ich auch noch wach. Ja. Weil unter Umständen musst du in ein paar Stunden das Leben deines Mannes beenden. Ja. Oder dazu die Entscheidung dazu fällen. Eine extrem bedrückende Situation ist das. Stimmt. Aber was mich jetzt schon beeindruckt, ist deine Klarheit. Gut, ja, du hast Medikamente genommen, sagst du. Ich bin ein relativ realistischer Mensch. Mhm, und ich denke, das sind so Dinge, die das Leben... Das gehört zum Leben dazu. Der Tod gehört dazu. Mhm. Wahrscheinlich wird es alles auf dich einbrechen, wenn er verstorben ist. Ja, wenn das vorbei ist. Wenn alles hinter mir ist, dann denke ich, wird das kommen. Aber bis dahin, Gott sei Dank bin ich auch gläubig. Und für mich ist es so, dass das, was nachher da überbleibt, ist nur noch die Hülle. Mhm. Und für mich ist... Und was ich ganz, ganz wichtig finde, um das schnell noch zu sagen, ist, du handelst wirklich, so wie du es geschildert hast, absolut im Sinne deines Mannes. Ja. Das ist das Allerwichtigste, das ist das A und O. Ja. Ich muss leider Schluss machen, liebe Ingeborg. Ich danke dir für dein Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute, von Herzen. Danke. Auf Wiederhören, tschüss. Auf Wiederhören. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen. Und wir sind morgen wieder da, ein Radio 1 Live, ein über der Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht.